Es geschah in Berlin. Eine Sendereihe in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei, gestaltet von Werner Brink. Entgegen dem sonstigen Gebrauch werden in dieser Sendung die richtigen Namen der Täter genannt. Diese Geschichte heute hat es in sich. In mehr als einer Beziehung. Da gibt es zum Beispiel ein Geheimnis, das sicher nicht für alle ein Geheimnis ist, obwohl es heute selbst für uns von der Kriminalpolizei noch eines ist. Einfach deshalb, weil wir unmöglich von all den Umständen wissen können, die geeignet sein dürften, dieses Geheimnis zu lüften. Ja, wer aber weiß nun von solchen Umständen, die ihm womöglich ganz harmlos und nebensächlich erscheinen, die aber dennoch entscheidend sein können? Für Aufmerksame, die vielleicht daneben noch ein bisschen Glück haben, stehen einige 10.000 Mark in Aussicht. Also lohnt es sich wahrscheinlich für jeden, die Geschichte hier noch einmal näher zu betrachten. Nicht alles hat auch eine Vorgeschichte. Diese Geschichte hier hat eine. Versuch der Tresoreinbruch im bekannten Warenhaus. Einbrecher ohne Glück. Versuch der Tresoreinbruch im bekannten Warenhaus. Panzerschrank hielt stand. Einbrecher ohne Glück. Versuch der Tresoreinbruch im bekannten Warenhaus. In der Nacht zum 29. Januar 1965 drangen bisher unbekannte Täter in den Kassenraum des Warenhauses Hertie in der Wilmersdorfer Straße ein. Nach den bisherigen Ermittlungen gelangten sie über ein Nachbarhaus in der Goethestraße auf das Dach des Kaufhauses und stiegen von hier in das 6. Stockwerk ein. Innerhalb der Geschäftsräume der Firma versuchten sie dann in der Hauptkasse, die sich im 5. Stock befindet, den dortigen Geldschrank zu öffnen. Ihr Vorhaben scheiterte offensichtlich am Mangel geeigneter Werkzeuge. Laut Mitteilung der Geschäftsleitung des Warenhauses befanden sich in dem Geldschrank rund 500.000 Mark, die für die bevorstehende Lohn- und Gehaltszahlung hergerichtet waren. Ja, diese erhebliche Summe blieb also den Tätern vorenthalten, weil ihr Bemühen, den Geldschrank gewaltsam zu öffnen, scheiterte. Hast du das gelesen, Jönter? Was? Dass uns 500 Riesen durch die Rippen gewischt sind? Wie kommst du denn darauf? Mensch, 500.000 Eier, da kann man doch bloß Knille werden. Wieso sagst du werden? Wie meinst du denn das? Bin ich vielleicht schuld, dass wir die Büchse nicht aufgekriegt haben? Was sagst du denn dazu, Herbert? Was soll ich denn dazu sagen? Ja, eben. Wo deine Annonce bloß eine kleine Anzeige war. Ihr seid Pfeifen, seid ihr. Die dünnsten Pfeifen, die ganze Orgel hat. Na, nur hör mal, ja. Ich trete lieber auf den Bass. Bei mir muss das rauschen. Ihr habt nicht richtig geschaltet vorher. Menschenskinder, ihr seid Pfeifen. Na, ja, ja. Man geht ans Frühstücksei auch nicht mit einem Nussknacker, wa? Aber man geht auch nicht an eine Nuss mit einem Tomatenmesser. Na, ja. Hinterher müssen wir mal wissen müssen. Aber das wäre ja gelacht. Ich lass doch nicht einfach 500.000 Mark liegen. Was denn? Du willst das normal versuchen, Jönter? Ja, was denn sonst? Solange die Bullen keine Ahnung von uns haben? Irgendwie schon weiter in der Hertie-Sache? Nein, nicht einen Meter jetzt. Und ich schätze, dabei wird's auch bleiben. Nach diesem Misserfolg werden die Burschen es wohl kaum noch mal versuchen. Nur das möchte ich nicht so ohne weiteres sagen, Frank. Verzeihung, Herr Frank. Wieso denn das jetzt, Herr Zett? Ja, ich bin darauf hingewiesen worden, dass es schließlich auch bei uns üblich sei, die Kollegen mit Herr anzureden. Herr Zett, da wissen Sie denn nicht mehr, wie das damals war. Da waren wir beide in einer brenzlichen Situation und da ergab sich das, dass Sie bloß so Frank gesagt haben. Und jetzt mit einem Mal, nö. Nee, wissen Sie, also, da wäre ich aber direkt gekränkt. Ja, das sagen Sie, Frank, Herr Frank. Na, also, nee, Herr Zett, das kommt gar nicht in Frage. Also, das wollen wir ruhig mal beim Alten lassen. Na bitte, aber auf Ihre Verantwortung, Frank. Ja, was denn sonst? Das wird auch gelacht. Naja, also schön. Bleiben wir mal bei unserer Sache hier. Ich meine, natürlich ist es denkbar, dass die verhinderten Täter von diesem Mal keinen Versuch mehr machen, den Geldschrank bei Hertie zu knacken. Aber wir wollen doch versuchen, die Burschen zu ermitteln. Na, das versteht sich am Rande, Herr Zett. Es wäre ja immerhin denkbar, dass Sie doch irgendeinen Plan haben. An andere werden Sie ja wohl den Tipp nicht weitergeben. Also das steht mal fest, wir schaukeln die Sache. Ein anderer darf davon keinen Wind kriegen. Also wenn einer von euch da einen Rülpser macht, kriegt er von mir eine Portion Bullrichsalz, die reicht bis zum ersten Mondbesuch. Ich hab da einen Werkzeugladen ausklamüsert, da finden wir wahrscheinlich was verbrauchen. Und da bist du mit drin, Udo. Ehrensache, Jönter. Den Herbert brauchen wir noch nicht dazu. Nee, ich möchte auch nicht mehr mitmachen. Ach, kick mal an. Hast mit Ema enge Hosen an, wa? Ich hab ne Braut jetzt. Also nun lasst doch mal, Jungs. Herbert kommt auch noch dran. Erstmal machen wir unseren Diener bei den Werkzeugladen, da Udo. Und zwar heute Nacht. 10 Minuten vor 12 an unseren üblichen Treffpunkt. Ist das klar? Restlos, Jünter. Da, das ist der Laden. Der da? Na, den kriegen wir doch leicht erklären. Natürlich meinen. Mensch, die Tür hat ja nicht manierte. Nee, das schaffen wir mit dem dicken Dietrich. 3, 2, 1, los! Mach du hier Spanne, Mann. Ich krieg durch und lang dir raus, was wir brauchen. Geht klar, Jünter. Und wenn einer kommt, dann pfeifst du. Ja, was denn? Na, irgendwas. Warte mal. Ja? Genau, gut. Bist begabt, Udo. Was denn los? Kommt einer! Wer? Weiß ich doch nicht! Moment noch, Mensch, ich hab gleich alle beisammen. Was ist denn hier los? Was machen Sie denn hier? Geht Ihnen nicht was an? Jünter, raus! Ja, hier sind eben 2 Männer geflüchtet. In der Warneburger Straße, offenbar nach einem Einbruch. In einer Eisenwaren- oder Werkzeughandlung. Die sind weg mit einem Opel-Rekordnummer BGF 0017. BGF 0017. Ja, danke. Wir haben nach der angegebenen Wagennummer die beiden Leute ermitteln und auch fassen können, Herr Z. Ja, und? Es handelt sich um einen Günther Peschel, 23 Jahre alt, von Beruf Schlosser, und einen gewissen Udo Herndl, 21 Jahre alt. Ja, und was sagen die beiden zu der Sache? Ja, sie sind soweit geständig. Der Herndl sagt, naja, ich habe ihn mitgemacht, und der Peschel macht gar keinen Hehl daraus, dass er der Initiator dieses versuchten Einbruchs war. Tja, warum sollte ich das oft bestreiten, wa? Das war ja nicht weiter dran, nicht? So ein kleiner Besuch in Werkzeugladen. Naja, aber dieser Besuch, wie Sie das so dezent ausdrücken, Herr Peschel, dieser Besuch dürfte doch wohl einen tieferen Sinn gehabt haben. Ne? Was wollten Sie denn da holen? Och, eigentlich ja nicht weiter, nicht Besonderes. Naja, ein Freund von mir, der hat einen kleinen Neffen, nicht? Und den wollte er so eine Laubsägegarnitur schenken. Verstehen Sie? Die sollte ich ihm besorgen. Ach nee. Und dazu suchen Sie sich so ein Spezialgeschäft aus? Das müssen Sie aber einem anderen einzureden versuchen. Die Beschuldigten Günther Peschel und Udo Herndl wurden dem Vernehmungsrichter vorgeführt und nach Erlass des Haftbefehls zur Untersuchungshaft gebracht. Ja, beide erhielten dann einige Zeit später, da sie vollgeständig waren, Haftverschonung. Mit der Auflage, sich regelmäßig bei dem jeweils für sie zuständigen Polizeirevier zu melden. Allmählich hängt mir das zum Halse raus, da jede Woche hinzulaufen. Dann fahr doch, Udo. Streng da mal nicht an mit deiner Witze, Jünter, du weißt schon, wie ich das meine. Ja, klar. Aber da müssen wir nun mal durchhalten, Udo. Ja. Ihr könnt mir was Schlimmeres vorstellen, als immer wieder der Onkel Schupus besuchen. So wissen sie wenigstens, dass wir brav sind. Anders kommen wir doch an die 500.000 Jahre nicht ran. Mhm. Wenn da immer kurz vor Ultimo Sophia ein Panzerschrank liegt, müssen wir bloß den richtigen Tag aussuchen. Ja. Na und außerdem müssen wir das Ganze natürlich ein bisschen besser einfädeln. Einfädeln ist gut. Meinst du, wir kommen mit einer Stoppnadel an das Schloss von den Tresoren? Also um das Werkzeug kümmere ich mir schon. Das mache ich mir alleine. In unserer Werkstatt. Bei meiner Firma. Ja, bitte. Aber stell dir vor, Udo, wir haben jetzt die 500 Riesen. Ja. Da müssen wir uns doch bald dinne machen, oder? Ja, mit die dicke Brieftasche. Mensch, der Gedanke alleine. Ja, nur mal langsam, Udo. Zunächst fahren wir beide mal in die Amerika-Gedenkbibliothek. Was? Die Amerika-Bibliothek? Ja, hast genau richtig gehört. Oh. Und was sollen wir da? Willst du da vielleicht bilden oder was ist? Ja, sozusagen, ich will mir bilden. Udo, ich will wissen, wohin wir nachher ausbüchsen. Aha. Wir können doch nicht einfach so auf blauen Dunst hin irgendwo verschwinden. Das muss ein Land sein, wo wir nicht ausgeliefert werden können. Hm? Ach so. Ja, jetzt begreifst du, wa? Hast du denn schon das Richtige gefunden unter die ganzen Bücher hier, Jünter? Nee, noch nicht. Also, ich würde ja am liebsten nach Italien. Da wollte ich immer schon mal hin. Und du hast doch wohl einen kleinen Spatz unter der Stirn fahren, so gut. Italien? Da kassieren sie uns doch in die ersten 2 Stunden. Nee, das muss viel weiter weg sein. Also, dann bin ich für New York, du. Das steht auch auf meiner Liste. Da kann man ja einen Drugstore machen. Du musst nicht so oft in Kientorp gehen, Udo. Du weißt nicht, wie und wo du es ankommt. Hier, jetzt habe ich das Richtige. Wir müssen nach Brasilien. Brasilien? Ja, Brasilien hat hier, da steht es, seit 1939, da hat Brasilien keinen Auslieferungsvertrag mehr mit uns. Mensch. Ich meine mit der Bundesrepublik. Ja. Das ist unsere Adresse. Herzliche Grüße aus Buenos Aires, euer Udo. Das ist doch Argentinien, Mensch. Ach so. Naja, stell die da bloß weiter so dusselig an, dann können wir gleich einpacken. Hast du eine 5 in Erdkunde gehabt, was? Na, woher die ist, weiß ich jedenfalls. Das ist wohl auch das Mindeste. Also wir treffen uns heute Abend wie üblich und dann verabreden wir alles andere. Der Herbert soll auch dabei sein. Also ich nehme mir das nicht übel, aber ich will da nicht mehr mitmachen. Mensch, Herbert, geht um 500.000. Ist ja egal. Ich hab eine Braut jetzt und da... Nee, da will ich von so einer Sache nicht mehr wissen. Aber Herbert, denk doch mal... Nicht doch lassen, Udo. Guck mal, Herbert, du brauchst uns bloß noch ihnen Gefallen zu tun. Du warst doch da bei Hertie die ganze Zeit als Hauselektriker, nicht? Ja. Und? Dann kannst du uns jetzt mal aufmalen, wo wir da rund um der Hauptkasse die einzelnen Anschlüsse finden. Die Steckdosen, wo wir die Bohrmaschine und so anschließen können. Hm? Naja, das kann ich ja noch machen. Meinetwegen. Bis morgen Abend? Geht das? Sicher. Ja. Doch, da kann ich euch die Skizze bringen. Bist ein Jolt, junger Herbert. Kriegst du auch ein sauberes Honorar, wenn die Sache geklappt hat. Hast du die Zeichnung, Günther? Na klar, dachte der Herbert hält nicht Wort. Ah, ich weiß nicht, wenn ihn erst eine Braut hat. Also jetzt kommt es bloß noch auf alles andere an. Wir müssen auf Nummer sicher gehen, verstehst du? Mhm. Unsere Chance ist, dass an das Haus von Hertie noch überall gebaut wird. Mhm. Wir werden uns beide in eine Schlossermontur schmeißen und dann peilen wir mal die Lage ein bisschen genauer an. Aufwärts, bitte. Ich möchte zur Kinderabteilung, bitte. Ja, sowas haben wir noch nicht, meine Dame. Aber Kinderartikel, 2. Stock, bitte. 2. Stock, Kinderbedarfsartikel, Herren- und Damenkonfektion, Teppiche, Kleinmöbel. Danke sehr. Bitte. Aufwärts, bitte. Jemand zum 3. Stock, Eisenwaren, Haushaltsartikel, Campingbedarf, Lampen, elektrische Ausstattungen. Wir müssen zum 5. Zum 5. Stock, die Herren, bitte. Der 5. Kann man durch hier sammeln. Also ich denke, jetzt sind wir ja wohl im Bilde, was, Udo? Ja, genau, Jünter. Wie es da oben aussieht, wissen wir jetzt. Und das Übrige... Hast du denn schon das Werkzeug alles, was du da machen wolltest, in deiner Firma? Ja, so ziemlich. Schweißgerät, Schneidbrenner und so, das finden wir ja bei Hertie, solange da noch gebaut wird. Ah, ja. Da müssen wir uns eben ranhalten. Ich schlage vor, wir nehmen den Himmelfahrtstag. Gut. Also gerade richtig vor Freitag und vor Ultimo. Ja. Da muss ja alle dran sein. Prima, Junta. Rangehen werden wir natürlich schon Mittwochabend. Da lassen wir uns ruffahren zum sechsten Stock, in Schlosserkluft und mit dem Werkzeugkasten. Und da verkrümeln wir uns denn an irgendeine Baustelle da oben. Na? Und dann lassen wir uns einschließen, wenn Feierabend ist. Weg, mal ein paar Stullen mitbringen, wa? Quatsch, das finden wir doch alle da. Erstmal müssen wir ruf. Aufwärts. Noch jemand? Keiner mehr. Naja, ist ja auch gleich Feierabend. Aber Sie beide wollen heute noch fleißig sein, wa? Tja, was soll man machen? Das ist übrig. Eben. Arbeit ist eben Arbeit, nicht? Ja. Hauptsache, sie bringt doch was ein. Na, das wollen wir denn doch hoffen, nicht? Und ja, dafür ist dann ja auch morgen die Herrenpartie. Naja, also da. Wo soll's denn hingehen? Zum Sechsten. Nee, ich meine morgen, ach zur so. Herrenpartie. Ach, das haben wir uns ja eigentlich so überlegt. Ja, das müssen wir erst mal sehen. Erst mal ausschlafen. Ja. So, meine Herren, der Sechste. Danke, Dankeschön. Danke. Bitte. Und schönen Feierabend noch, ja? Ja, danke schön. Und gute Verrichtung, die Herren, ja? Okay. Wollen's hoffen. Ja, gute Verrichtung. An dieses Wort kann sich der Fahrstuhlführer noch am übernächsten Tag erinnern. Am übernächsten Tag, als alle Welt hier erfährt, wie gut die Verrichtung war. Neuer Einbruch bei Hertie. Sensationelle Beute der Tresorknacker. 500.000 Mark. Neuer Einbruch bei Hertie. Eine halbe Million Beute. Neuer Einbruch bei Hertie. Eine halbe Million. Nach den ersten sofort angestellten Ermittlungen haben sich die Täter kurze Zeit vor Geschäftsschluss mit dem Fahrstuhl in das oberste Stockwerk bringen lassen. Offensichtlich ließen sie sich dann einschließen. Eine eiserne Tür im fünften Stock, die auf den Gang zur Hauptkasse führt, wurde gewaltsam geöffnet vorgefunden. Hier hatten die Täter mittels eines Schneidbrenners das Schloss herausgeschnitten. Ja, danach konnten sie ungehindert zur Hauptkasse gelangen. Der hier befindliche Panzerschrank ist fachmännisch aufgeschweißt worden. Die Täter entnahmen ihm eine größere Anzahl von Holzkästen, in denen sich die bereits eingetüteten Lohngelder befanden. Nach Angaben der Geschäftsleitung handelte es sich dabei insgesamt um einen Betrag von rund 470.000 Mark. Ja, und so wie wir den Kassenraum vorgefunden haben, Herr Z., darf man wohl annehmen, dass die Täter es sich dort ausgesprochen gemütlich gemacht haben. Ja. Da standen zwei Campingliegen herum, da war ein elektrischer Wasserkocher, Reste aufgebrühten Kaffees und zwei leere Büchsen, in denen ehemals Tomatensaft war. Ja. Und Sie haben ja auch Zeit genug gehabt, wenn Sie den Himmelfahrtstag für Ihre Arbeit mitbenutzt haben. Nach der ganzen Sachlage müsste man wohl hier zu dem Schluss kommen, dass erfahrene Schränker am Werk waren. Tja. Wir wollen mal zunächst alle uns bekannten Tresoreinbrecher überprüfen. 47.000 Mark Belohnung für die Wiederbeschaffung der gestohlenen Gelder. Versicherung setzt die Belohnung aus. 47.000 Mark Belohnung. Wer weiß etwas über die Täter? Wer kann Angaben... Die Überprüfung sämtlicher einschlägig in Erscheinung getretener Täter hat zu keinem Ergebnis geführt. Von den hier bekannten Tresoreinbrechern kommt kein einziger für den schweren Diebstahl zum Nachteil des Warenhauses Hertie in Frage. Ja, wer hätte sich das vorstellen können? Die ganze Arbeit, die da geleistet worden ist, sieht doch nach Fachmann aus. Ja, es bleibt noch die Möglichkeit, dass es sich bei den Tätern um zugereiste Spezialisten handelt. Aber ich glaube nicht so recht daran. Wir wollen auf jeden Fall jedem einzelnen Hinweis aus der Bevölkerung nachgehen, auch da, wo eine Mitteilung wenig aussichtsreich erscheint. Selbstverständlich, das ist ja klar, Herr Zett. Die zahlreichen aus der Bevölkerung eingehenden Hinweise haben bis jetzt noch zu keinem brauchbaren Resultat geführt. Ja, es wird erneut darauf hingewiesen, dass die für die Firma Hertie tätige Versicherungsgesellschaft für die Wiederbeschaffung der gestohlenen Gelder eine Belohnung von 10%, das heißt 47.000 Mark, ausgesetzt hat. 47.000 Mark ausgesetzt hat. Ja, Moment. Kriminalpolizei, Kommissar Z. Ja? Ja? Ja. Aha. Ja. Und wie heißt der Mann? Peschel. Ja, Moment, ich schreib's mir auf. Günther Peschel, ja. Ja. Wunderbar. Besten Dank. Also hier teilt jemand mit, dass ein gewisser Günther Peschel... Peschel. Ja, Günther Peschel, dass dieser Mann, er ist Schlosser, sich in der Fabrik, in der er beschäftigt ist, verschiedenes für Einbrüche erforderliches Werkzeug hergestellt haben soll. Peschel, Peschel, Peschel. Ja. Warum, Frank, was ist? Na, Günther Peschel, ist das nicht der eine von den zwei Männern, die damals vor... wann war's? Naja, also vor 6, 7 Wochen bei dem versuchten Einbruch in eine Spezialwerkzeugfirma erwischt worden sind. Ja, stellen Sie das gleich nochmal fest, Frank, und holen Sie den Mann her. So, Herr Peschel, kommen Sie. Setzen Sie sich mal hin. Danke. Ja, wir kennen uns ja schon, nicht? Nö, keine Ahnung, Herr Kriminalbeamter. Weiß nicht, no. Sie sind doch damals bei dem Versuch, in eine Werkzeug- und Eisenbahnhandlung einzubrechen, gestört worden, waren in U-Haft und hatten eine Haftverschonung erhalten. Ach so, die Sache, ja, das stimmt, na, ja. Sehen Sie. Herr Peschel, wo waren Sie am Himmelfahrtstag? Himmelfahrtstag? Ja, am Himmelfahrtstag. Na, da war ich dauernd auf der Bühne. Und wo waren Ihre Bühne? Naja, da war doch die Queen hier gewesen. Sehr richtig, jawohl, die Queen, die britische Königin. Naja, und da war ich, Ehrensache, da war ich auf dem Kennedyplatz, bis sie gekommen ist, nicht? Herr Peschel, wenn Sie sich vorstellen, dass Sie vor dem Schöneberger Rathaus stehen, von welcher Seite aus ist dann die Königin auf den Platz gekommen? Na, das war von links, war das. Von links? Ja. Was hat denn die Königin für ein Kleid angehabt? Na, ein Kleid, nicht? Nein, also ich meine, welche Farbe? Ach so. Na, also so genau weiß ich das nicht. Das muss blau gewesen sein mit Rot. Blau mit Rot? Ja. Ja, Herr Peschel, das ist alles falsch, was Sie hier angeben. Ach. Und immerhin ist das Ganze ja erst 5 Tage her, nicht wahr? Sie haben so einen prima nagelneuen Anzug an. Wann haben Sie sich den Ding gekauft? Den habe ich mir Sonnabend gekauft. Bar bezahlt? Ja, was denn sonst? Nun. Nach dem, was wir wissen, Herr Peschel, ist Ihr Verdienst nicht gerade sehr hoch. Ja, das stimmt schon. Bloß, ich habe den Anzug ja auch von anderem Geld bezahlt, nicht? Von anderem Geld? Ja. Ja, was heißt das, anderes Geld? Och, ich habe da so ein paar Männerbekanntschaften gemacht. Das bringt ja ganz schön was ein, nicht? Das nehmen wir dem Herrn Peschel natürlich nicht ab. Immerhin, Verdienst aus selbst zugestandenen homosexuellen Beziehungen, das reicht für den Vernehmungsrichter, Haftbefehl zu erlassen. Wir haben Zeit genug, den Freundes- und Bekanntenkreis des Peschel zu ermitteln und zu überprüfen. Herr Zitt, wir sind ein Stück weiter. Na, Sie sind ja ganz im Fahrtrank. Ja, wir haben festgestellt, dass zu dem Freundeskreis des Günther Peschel ein gewisser Herbert Görke gehört. Und Görke war noch bis vor kurzer Zeit als Hauselektriker bei Hertie beschäftigt. Aha. Außerdem sind beide mit einem Udo Herndl befreundet. Und Herndl ist der zweite Mann, der seinerzeit mit Peschel zusammen den Einbruch in die Spezialwerkzeugfirma versucht hatte. So, Herbert Görke, nun erzählen Sie mal alles, was Sie uns zu der Sache sagen können. Das ist nicht viel, Herr Kriminalbeamter. Ich war da nicht mit drin. Auf so eine Tour zu Geld zu kommen, ist bei mir gestrichen. Ich habe eine Braut jetzt und wir wollen bald heiraten. Da mache ich keine krummen Sachen mehr. Sehr schön, Herbert. Ja, das Einzige war... Ich räume ja lieber auf. Und das Einzige war bei die Sache hier, ich hab den Günther, den Udo, den Uno Hernl. Ja. Die hab ich eine Skizze gemacht, wo sie da um die Hauptkasse rum die einzelnen Anschlüsse, noch Steckdosen und so finden. Der Günther und der Udo haben mir dafür hinterher 800 Mark gegeben. Na, Herr Peschel, wie sieht's nach all dem aus? Wollen Sie nicht doch lieber zugeben, dass Sie mit dem Hernl zusammen da den Bruch bei Hertie gemacht haben? War nicht Sie beides auch die damals... Ende Januar den ersten Versuch gemacht hatten, den Geldschrank bei Hertie zu knacken. Ja, aber dazu mal war noch der Herbert mit bei. Der hat ja jetzt einen moralischen, nicht? Ah, das heißt also, dieses Mal haben Sie nur mit dem Udo zusammengearbeitet, mit dem Udo Hernl. Ja, genau, Herr Kommissar. Wir haben uns da an den Abend vor Himmelfahrt, da haben wir uns da einschließen lassen. Und wie dann da endlich Ruhe war und keiner mehr ins Haus, da haben wir uns aus der Lebensmittelabteilung eine Schlagwurst gelangt, nicht? Und 2 Büchsen Tomatensaft. Das war unser Abendbrot, nicht? Aha. Und dann haben wir uns 2 Linien gestimmt, zum Ausruhen und einen Wecker. Aha. Den hatten wir auf 6 gestellt. Auf 6 Himmelfahrt morgens, nicht? Ja, da wollten wir dann anfangen zu arbeiten, nicht? Ja, ja. Der hat dann aber nicht geklingelt. Jedenfalls, wir sind erst so um 8 munter geworden. So. Ja, da haben wir uns dann erstmal Kaffee gekocht, mit einem elektrischen Topf. In so einem Warenhaus findet man ja alles, was man braucht, nicht? Na, und da sind wir eben rangegangen an den Schrank. Was wir brauchten, Schweißgerät, Sauerstoffflasche und Acetylen, das war ja alles da, weil ja da noch gebaut wird, verstehen Sie? Ah ja, ja, ich verstehe sehr gut. Naja, und dann, der Anfang, da hat er ganz gut geklappt. Und dann ging es auf einmal nicht weiter. Aber zuletzt haben wir es dann doch geschafft. Na, inzwischen war es 4 Nachmittag. Nachmittag am Himmelfahrtstag. Ja, und wie wir dann den Schrank auf hatten und die ganzen Tüten, ich kann Ihnen sagen, Tüten, alles voll Geld. Mann, ich habe meinen Lebtag noch nicht so viel Tüten gesehen. Ich habe den Geldschrank geküsst. Und dann habe ich mir mit Udo umarmt. Die Sache war ja so gelungen. Mensch, also das vergesse ich mein ganzes Leben nicht. Und dann haben Sie sich hingesetzt und haben das ganze Geld aus den Lohntüten geholt. Ja, das war eine Arbeit, sage ich Ihnen. Also das möchte ich nicht nochmal machen. 8 Stunden. 8 Stunden haben wir gebraucht, das ganze Geld zu zählen. Und dann fein sortiert alles nach 10er, 20er, 50er und 100er. Und Banderolen für alles. Naja, das haben wir ja da auch gefunden, nicht? Ja, und wie haben Sie das ganze Geld dann abtransportiert? Ach, na, das war ja kein Problem mehr, Herr Kommissar. Da haben wir uns aus der Lederwarenabteilung, da haben wir uns so 2 neue Aktentaschen geholt, nicht? Aha. Aber inzwischen hatten wir vielleicht einen Kohldampf, kann ich Ihnen sagen. Ja, das war so eins gewesen. Ja, 1 in der Nacht zum Freitag. Oder 2. Ja. Da sind wir dann raus durch die Imbissstube, Parterre. Da war ja kein Problem mehr. Die Tür ist leicht aufgegangen. Na, und da sind wir dann erstmal in der Kneipe in der Wilmersdorfer. Ja. Da haben wir ein paar Schaschlik verknautscht. Na, und dann sind wir nach dem Leniner Platz zu der Bowlingbahn da. Und da haben wir ein paar ruhige Kugeln geschoben, nicht? Und immer mit den nagelneuen Ledertaschen mit all dem Geld. Ja klar, was denn sonst? Nach anfänglich hartnäckigem Leugnen hat schließlich auch der festgenommene 21 Jahre alte Udo Herndl eingeräumt, zusammen mit dem 23-jährigen Günther Peschel den schweren Diebstahl zum Nachteil des Warenhauses Hertie in der Wilmersdorfer Straße begangen zu haben. Ja, über den Verbleib dieser erheblichen Beute, 470.000 Mark, für deren Wiederbeschaffung 47.000 Mark als Belohnung ausgesetzt sind, verweigern die beiden Täter jegliche Auskunft. Nee, wissen Sie, Herr Kriminalbeamter, dass wir für die Sache sitzen müssen, das ist ja klar, nicht? Aber dann soll es sich auch gelohnt haben. Wenn man da wieder rauskommt, hat man sich doch wohl eine kleine Pension verdient, wa? Herr Peschel, sind Sie sich klar darüber, dass Sie sich mit dieser Einstellung womöglich mildernde Umstände verscherzen? Na, wenn schon. Wenn ich mir dafür einen ruhigen Sitz unter den Hintern verschafft habe. Dieser Fall hinsichtlich der Beute, einer der bedeutsamsten der Nachkriegszeit, ist soweit also aufgeklärt. Aber eben das Geheimnis bleibt. Wo haben die Täter das Geld gelassen? Immerhin beinahe 500.000 Mark, genau rund 470.000, für deren Wiederherbeischaffung eine Belohnung von 47.000 Mark aussteht. Es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten, wo die Täter das Geld verborgen haben. Sie können etwa das Geld selber oder durch einen anderen bei einer Bank, bei irgendeinem Geldinstitut in Verwahrung gegeben oder in einen Safe eingeschlossen haben. In diesem Fall weiß vielleicht irgendein Bankkunde davon. Die Täter können das Geld in den nagelneuen Taschen gelassen haben. Es besteht aber auch die Möglichkeit, dass sie ihre Beute in einen Koffer oder ein Paket umgepackt haben. Ist keinem Bankkunden oder einem anderen ein solcher Vorgang aufgefallen? Am 28. Mai oder wenige Tage danach. Wer hat, vielleicht ohne Kenntnis des Hintergrunds, Verwahrscheine oder Safe-Schlüssel, womöglich in einem Briefumschlag, von irgendeiner Person nach dem 27. Mai entgegengenommen? Die Täter oder einer der Täter können auch bis zu ihrer Festnahme mit dem Geld Berlin verlassen haben, um das Geld anderswo zu deponieren. Allerdings, diesen Weg konnten sie nur mit anderen Personalausweisen antreten. Wer weiß, wo sich jemand Personalpapiere beschafft hat? Die Ausweise der Täter selbst waren schon früher vom Gericht eingezogen worden. Natürlich können die beiden, der Günther Peschel und der Udo Herndl, das Geld auch jemand in Verwahrung gegeben haben, dem sie Vertrauen schenken. Sei es in den Aktentaschen oder in anderer Verpackung. Vielleicht ahnt der Betreffende nicht, wem er da einen Gefallen getan hat. Naja, und schließlich, es gibt immer wieder mal Leute, die etwas vergraben. Sei es Geld an sich, sei es wie in diesem Fall eine Aktentasche oder zwei. Es gibt jedenfalls viele Möglichkeiten. Hat irgendwo jemand einen anderen beim Buddeln beobachtet? Der eine Täter wohnt in der Nostitzstraße, der andere hat eine Bleibe in den Zeziliengärten. Wer, scheint es noch so nebensächlich, hat irgendetwas beobachtet? Für die Wiederbeschaffung des Geldes ist eine Belohnung von insgesamt 47.000 Mark ausgesetzt. Sollte es sich nicht lohnen, in dieser Sache scharf nachzudenken? Es geschah in Berlin. Das war ein weiterer Fall aus unserer Sendereihe in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei. Entgegen dem sonstigen Gebrauch wurden in dieser Sendung die richtigen Namen der Täter genannt. Das Manuskript schrieb Werner Brink. Ton Peter Rüske, Aufnahmeleitung Klaus Friedemuth und Regie Werner Oehlschläger.